Abschnitt 35 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel. Hestreet widmete sich mit dem größten Eifer seinen Telegraphenangelegenheiten, und wenn man bedenkt, dass er seinen Draht über 800 bis 900 Meilen wild zerklüfteten, schneebedeckten, unbewohnten Gebirgslandes und wasser- und baumloser, trübseliger Wüsten zu führen hatte, so wird man seinen Eifer begreiflich finden. Er konnte seine Stangen nicht einfach in aller Bequemlichkeit am Wege schneiden, sondern er musste sie mit Ochsengespannen durch diese erschöpfenden Wüsten schleppen lassen. Und dabei war es dort 2 Tagesreisen weit von einer Wasserstelle zur anderen. Hestreets Kontrakt war etwas Gewaltiges in jedem Betracht, und doch musste man, um die Bedeutung der allgemeinen Bezeichnung 800 Meilen wilden Gebirgslandes und trostloser Wüsten richtig würdigen zu können, selber an Ort und Stelle gewesen sein. Feder und Tinte vermögen dem Leser niemals die ganze traurige Wirklichkeit vor Augen zu führen. Und schließlich stellte sich noch eine Schwierigkeit, die er erst gar nicht in Rechnung genommen, als die gewaltigste heraus. Die härteste und schwierigste Hälfte seines Unternehmens hatte er an Mormonen vergeben, die ganz plötzlich auf den Gedanken kamen, dass sie wenig oder nichts bei der Sache verdienen würden und nun in dem Augenblick, wo ihnen dies klar wurde, in aller Ruhe ihre Stangen im Gebirge oder in der Wüste liegen ließen, wo es gerade war, um nach Hause zu fahren und ihre gewohnten Geschäfte wieder aufzunehmen. Sie hatten zwar mit Herrn S. einen schriftlichen Vertrag abgeschlossen, allein das focht sie nicht an. Sie meinten, das wäre etwas Verwunderliches, wenn ein Heide in Utah einen Mormonen zur Erfüllung eines Vertrages zwingen könnte, bei dem der letzte Reihe Nachteil käme. Und sie machten sich sehr lustig über die Sache. Ich befand mich, so erzählte uns Herr S. selbst, in großer Not. Ich war bei schwerer Strafe zur Erfüllung meines Kontraktes verpflichtet, und dies war ein Missgeschick, das dem Ruin ganz ähnlich sah. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Die Schwierigkeit war eine so ganz unvorhergesehene, dass ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Ich bin Geschäftsmann. Ich war nie etwas sonst als Geschäftsmann. Ich kenne nichts als Geschäft. Nun können Sie sich vorstellen, dass ich wie vom Donner gerührt war, mich in einem Lande zu sehen, wo ein schriftlicher Kontrakt wertlos war. Diese Hauptsicherheit, dieser Notanker, diese unbedingte Notwendigkeit für das Geschäft. Ich verlor den Mut. Neue Verträge abzuschließen hatte keinen Wert. Das war klar. Ich sprach zuerst mit einem hervorragenden Mormonen, dann noch mit einem. Beide waren voll Teilnahme für mich, wussten jedoch nicht, wie mir zu helfen sei. Zuletzt meinte ein Heide: »Gehen Sie zu Brigham Young. Diese unbedeuteten Knirpse können Ihnen nichts nützen.« Ich hielt nicht viel von dieser Idee, denn wenn das Gesetz mir nicht helfen konnte, was vermochte dann ein Einzelner, der die Gesetze weder zu geben noch auszuführen hatte? Er mochte ja ein ganz guter Kirchenvater und Prediger auf seiner Kanzel sein, aber um mit einem ganzen 100 widerspenstiger Halbbilder Unterakkordanten fertig zu werden, dazu brauchte es strengere Mittel als Religion und moralischen Zuspruch. Indes, was sollte man machen? Ich dachte, wenn Herr Young auch sonst nichts könnte, so vermöchte er mir doch wohl irgendeinen Rat oder ein paar wertvolle Winke zu geben, und so ging ich denn geradeswegs zu ihm und legte ihm die ganze Angelegenheit vor. Er sprach mir ganz wenig, zeigte aber fortwährend lebhaftes Interesse. Er prüfte sämtliche Papiere eingehend, und wo er meinte, dass in den Papieren oder in meiner Darstellung irgendein Anstand obwalte, ging er zurück, nahm den Faden auf und verfolgte denselben geduldig, bis er zu einem vernünftigen und befriedigenden Ergebnis gelangte. Dann nahm er ein Verzeichnis der Namen der Unternehmer auf. Schließlich sagte er: »Hestreet, das ist vollkommen klar. Diese Verträge sind deutlich und gesetzmäßig abgefasst und gehörig unterzeichnet und beglaubigt. Diese Leute sind offenbar mit sehenden Augen darauf eingegangen. Ich finde nirgends einen Fehler oder eine Lücke.« Darauf wandte sich Herr Young an einen Mann, der am anderen Ende des Zimmers wartete, mit den Worten: »Nehmen Sie dieses Namensverzeichnis mit zu dem und dem und heißen Sie ihn diese Leute auf die und die Stunde hierher bestellen.« Auf die Minute fanden sie sich ein, ich gleichfalls. Young richtete eine Reihe von Fragen an sie, die Antworten fielen zu meinen Gunsten aus. Darauf sagte er zu ihnen: »Ihr habt mit eurem freien Willen und Einverständnis diese Verträge unterzeichnet und diese Verpflichtungen übernommen?« »Jawohl.« »Dann führt sie buchstäblich aus, und wenn ihr darüber zu betteln werdet, geht!« Und sie gingen auch wirklich. Sie sitzen jetzt überall draußen in der Wüste herum und arbeiten wie die Bienen. Und sie sagen kein Wort mehr. Da ist ein ganzer Pack Gouverneure, Richter und sonstige Beamte, die man von Washington aus hierher spediert, um den Schein einer republikanischen Regierungsform zu wahren. Aber felsenfest steht es, dass Utah eine absolute Monarchie und Brigham Young der König ist. Herr Streak war ein solider Mann und ich glaube, was er erzählte. Einige Jahre nachher lernte ich ihn in San Francisco genauer kennen. Unser Aufenthalt in der Salzseestadt dauerte nur 2 Tage und wir hatten deshalb keine Zeit, die übliche Untersuchung über die Wirkungen der Vielweiberei anzustellen und die gebräuchlichsten statistischen Notizen und Schlüsse zu sammeln, deren es bedarf, um die Aufmerksamkeit der Nation nochmals auf diese Angelegenheit zu lenken. Ich hatte die Absicht, es zu tun. Mit dem übersprudelnden Selbstvertrauen der Jugend brannte ich vor Ungeduld, mich kopfüber in großartige, umwälzende Unternehmungen auf diesem Gebiete zu stürzen, bis ich die mormonischen Frauen gesehen hatte. Da war ich gerührt. Mein Herz war verständiger als mein Kopf. Es erwärmte sich für diese armen, linkischen und hervorragend hässlichen Geschöpfe, und während ich mich abwandte, um eine großmütige Träne zu verbergen, die mir ins Auge getreten war, sagte ich: Nein, der Mann, der eine von ihnen heiratet, übt eine Tat christlicher Barmherzigkeit, die den freundlichen Beifall und nicht den harten Tadel der Menschheit verdient. Und der Mann, der 60 von ihnen heiratet, vollbringt eine Tat erhabenster Großherzigkeit, so erhaben, dass die Völker in stummer Verehrung vor ihm das Haupt entblößen sollten. Ende von Abschnitt 35.